aufstehen, sage ich zu mir, Mann, ich muss jetzt auf Arbeit gehen. Was kann ich denn dafür, dass ich mein Leben leben will, wie es mir gefällt? Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige auf der Welt. Alles, was ich nicht machen will, ist verschenkte Zeit für mich. Für die Freiheit auf mein Geld, und das hab ich nicht. Alles, was ich nicht machen will, ist verschenkte Zeit.